We'll be right back. and

Voll in die Fresse! Fäng, fäng, fäng, voll in die Fäng, voll in die Fresse! Voll in die Fresse. We'll be right back. Und wer mich nicht kennt, hat selbst Schuld.